Kundgabe 5026. Empfangen durch Bertha Dudde am 22. und 24.12.1950. Geistige Einströmungen, Fragen, Wahrheit. Unausgesprochene Gedanken bewegen oft das Herz des Menschen, die ihm selbst nicht recht zum Bewusstsein kommen, mir aber jederzeit ersichtlich sind. Ich suche sie auch zu beantworten, wieder in Form von Gedanken, doch erst, wenn sich der Mensch selbst ernstlich damit befasst, können meine Antwortgedanken auf ihn einströmen, was zuvor aber nicht möglich ist. Und darum fordere ich gedankliche Zwiesprache mit mir. Ich fordere ein vertrauensvolles Reden mit mir, ein Vorstellen alles dessen, was den Menschen bedrückt, um ihm dann die Antwort geben zu können, in einer ihm leicht verständlichen Weise. Es muss der Mensch alles mit dem Verstand erwägen, was vom Herzen emporsteigt. Dann wird ihm, gleichsam auch wieder durch seinen Verstand gewonnen, ein klarer Gegengedanke kommen. Er wird wissen, was ihm zuvor unklar war. Er wird sich beraten von mir fühlen und jeglicher Zweifel wird schwinden, denn er wandte sich an die rechte Quelle, die ihm Licht gab. Er muss jegliche Gedankentätigkeit mit meiner Unterstützung führen, dann ist auch rechtes Denken garantiert. Weit schwerer ist es jedoch, einem Menschen ein Wissen zu vermitteln, ohne dass dieser gedanklich tätig ist. Ein Wissen, das ihm völlig fremd ist, wozu er also selbst nicht zuvor Stellung nehmen kann, um eine Antwort zu erlangen. Dann ist ein völliges Ausschalten der Gedankentätigkeit nötig, weil dann Kräfte am Werk sind, die aus dem geistigen Reich das Geistige im Menschen berühren, wozu die körperlichen Organe nicht benötigt werden. Diese Kräfte stehen zwar auch mit mir in direkter Verbindung, weil sie gewissermaßen nur weiterleiten, was sie von mir empfangen. Sie stellen also die Verbindung her mit dem Geistesfunken im Menschen. Sie schalten gewissermaßen den organischen Menschen aus und lassen geistige Strömungen einfließen in die Seele des Menschen. Diese geistigen Strömungen berühren den Geistesfunken und stellen die Verbindung her zwischen ihm und dem Vatergeist von Ewigkeit. Die geistigen Einströmungen gehen also ursprünglich von mir aus, selbst wenn sie durch Lichtwesen euch Menschen vermittelt werden. Und solche geistigen Einströmungen bedeuten immer Gedanken der Wahrheit und klare Erkenntnis. Ich will euch Menschen über nichts im Unklaren lassen. Ich will euer Innerstes erhellen, so wie dies selbst euer Wille ist. Ich will die ewige Wahrheit den Menschen kundtun, weil sie nur durch die Wahrheit selig werden können. Es geht aber stets nur um das Leben der Seele, das durch die Wahrheit erreicht werden soll, nicht um das irdisch-materielle Leben, denn dieses Leben muss von euch so zurückgelegt werden, wie ich es erkannt habe, von Ewigkeit als zweckmäßig und erfolgreich für euch. Darum werden auch die Belehrungen, die ich selbst oder durch Lichtwesen euch vermittle, eure geistige Entwicklung betreffen. Sie werden also von euch als ein Evangelium aufzufassen sein, eine von Gott ausgehende Lehre, die wieder zu Gott zurückführt. Wem nun ernstlich am geistigen Aufstieg gelegen ist, der wird auch nur geistige Fragen in Gedanken stellen. Er wird ein zweites Leben führen, neben seinem irdischen Leben, das zwar im irdischen Leben zum Ausdruck kommt, weil das Denken, Wollen und Handeln die geistige Einstellung verrät. Während er also für sein geistiges Leben sorgt, sorge ich für das irdische Leben, das ich nun entsprechend gestalte, um sein Ausreifen zu fördern. Gar oft gehen nun zwar die Wünsche des Menschen mit meinem Willen auseinander. Ich lasse nicht immer das Leben so ablaufen, wie es ihm lieb ist. Doch ich weiß es wahrlich am besten, was ihm dienet zu seiner Vollendung. Dann hält der Mensch oft Zwiesprache mit mir und er wünscht sich die Antwort nach seinem Gefallen. Doch immer sollen seine Sinne geistig gerichtet sein, und alles andere soll er mir überlassen. Das Licht, das in ihm entzündet ist, soll weiterhin leuchten, nicht nur ein Einzelschicksal erhellen. Es strahlt aus dem geistigen Reich zur Erde hernieder und gibt einen hellen Schein von sich. Licht aber ist Wissen, also wird ein Wissen zur Erde geleitet, das unvergänglichen Wert hat, das für alle Menschen von Wert ist und sein muss, ansonsten es kein Licht aus der Höhe wäre. Lichtkräfte vermitteln euch dieses in meinem Auftrag, und vom ewigen Quell ausgehend kann nur Wahrheit euch zuströmen. Und darum müsstet ihr Menschen selbst bei jeder Prüfung beachten, ob geistige Gedanken oder irdische Fragen zur Beantwortung vorlagen, sowie euch Zweifel befallen. Was ihr verbreiten sollet unter den Mitmenschen, ist nur geistiges Gut, und dieses geht euch in aller Wahrheit zu. Irdische Fragen aber können euch wohl gedanklich beantwortet werden, doch nützet diese Antwort dann zumeist nur dem Fragenden, nicht aber dem Mitmenschen, weshalb, wer vom geistigen Reich belehrt werden will, die Welt nicht mehr beachtet und darum geeignet ist, als Empfänger geistiger Gaben, die er nun als mein Evangelium verbreiten soll, um den Mitmenschen zu helfen. Amen.